Pink Floyd von ihrem Album Metal mit One of These Days. Spätestens mit dieser Gruppe wurde auch in England klar, dass mit dieser damals noch recht experimentellen Musik eine Menge Geld zu verdienen ist. Viele der Harvest-Alben sind übrigens in den Abbey Road Studios eingespielt worden, wo auch schon die Beatles ihre bekanntesten LPs aufnahmen. Hier wurde musikalische Feldforschung betrieben, vom ersten verfügbaren Synthesizer bis hin zum Experiment mit den Bandgeschwindigkeiten des Mehrspur-Tonbandes. Alles, was einen neuen frischen Sound versprach, wurde Anfang der 70er getestet. Auch, dass ein ganzes Orchester mit einer Rockband spielte, war 1971 noch eine Novität.